Also Thema Zeitgeist. Ein Zeitgeist ist eigentlich ein doppeltes Thema und deswegen ist es mit den Gliedern sehr diffizil. Es sind nämlich zwei Fragen, die da erstmal anstehen. Die erste heißt, was ist es überhaupt Zeitgeist? Was ist es und wie funktioniert Zeitgeist? Die zweite Frage geht auf, und was ist denn nun die geistige Lage der Nation 1987? Weil zur ersten Frage, wie ist es und wie funktioniert Zeitgeist? Ungefähr so. Als ich vor ungefähr 10 oder 15 Jahren links geworden bin, haben meine Eltern und andere mir verbundene Personen gesagt, naja, das ist jetzt Mode. Und 10 Jahre später haben sie gesagt, sie verstünden es jetzt wirklich nicht mehr, es sei doch wirklich keine Mode mehr. Das Eigentümliche, was sie da vorher verstanden haben, aber auch eigentümlich, was sie hinterher nicht mehr verstanden haben. Jedenfalls bekennen sie eines, und allein was sie da bekennen, ist erstmal bemerkenswert, dass nämlich das Denken, das Erklären, das über eine Sache was meinen, ein Zeitmoment hat. Ob man über eine Sache so oder so nachdenkt, da sind sich die Leute irgendwie ziemlich sicher. Hängt ein bisschen von der Zeit ab. Früher hat man das ja so gesehen, heute sieht man das anders. Und dieser Unterschied will explizit nicht etwa eine Differenz dessen sein, dass man früher falsche Auffassungen gehegt hatte, die aber sind inzwischen widerlegt und die alten längst widerlegten Auffassungen werden jetzt beseitigt. Nein, früher hat man es anders gesehen, heute sieht man es anders als früher und beides ist absolut erklärtermaßen jenseits von einem richtig oder nicht richtig, von einem Irrtum, der widerlegt worden wäre und einer Auffassung, die jetzt jedenfalls für alle Zeiten haltbar sei. Also da muss geklärt werden, wie das mit der Zeitabhängigkeit des Denkens steht. Und zweitens muss noch was anderes dran geklärt werden, nämlich dieses, man sieht die Dinge heute anders. Man glaubt nicht mehr so an die Machbarkeit und was da alles kommt. Das Man ist das Zweite, was dran erklärt werden muss. Wie geht denn das eigentlich zu, dass im Lande der Meinungsfreiheit und des Pluralismus am Schluss doch eine höchst uniforme Zeitgeistlichkeit zustande kommt. Eine höchst einheitliche Sicht der Dinge, von der auch noch alle wissen, ja, das ist jetzt die Weise, wie man die Dinge jetzt sieht. Also sowohl die Allgemeinheit, das, dass es ja geradezu einen Moment von Vorschrift kriegt, wie diese Zeitabhängigkeit des Denkens soll erklärt werden. Erklärt werden soll es jetzt zweitens an einer Betrachtung dessen, was denn nun eigentlich der berühmte Zeitgeist 87 ist, was die geistige Lage der Nation ist. Ich sage es gleich vorweg, inhaltlich und formal eine Katastrophe, die geistige Lage der Nation. Es beginnt gleich wieder mit einem Paradox. Zeitvergleich, 15 Jahre vorwärts und zurück immer. In den 70er Jahren, wenigstens in der ersten Hälfte davon, gab es Vollbeschäftigung, gab es steigende Löhne, hatte die Jugend eine Zukunft, beste Aussichten, Hallenbäder und U-Bahnen sind gebaut worden, Entspannung gab es und weit und breit keine Kriegsgefahr. Man will ja nichts beschönigen, es soll auch kein Lob der Vergangenheit werden. Aber es ist eigentümlich, damals wurde der Profit verteufelt. Damals ging es um das Austesten der Belastbarkeit der Wirtschaft für soziale Zwecke. Damals war es ihm, den Wehrdienst zu verweigern. Und eine gar nicht so kleine Minderheit konnte zwischen den Herrschenden und dem übrigen Volk unterscheiden. Und war schwer dafür, für die Unterprivilegierten Partei zu ergreifen. 15 Jahre später, ach, vielleicht noch ein Zwischenschritt. Damals haben übrigens die, die diese Unterscheidung beherrscht haben zwischen Herrschenden und dem Volk, ein Problem gehabt. Sie haben richtig auf die Krise gewartet und gehofft, damit die schlechte Meinung, die Sie über die Ökonomie haben, auch anderen unübersehbar werden sollte. Sie hatten nämlich damals schon das Problem, dass Ihre Einsicht in die Verhältnisse, die Sie halt gehabt haben, waren Sie richtig oder falsch, darum geht es jetzt ja sowieso nicht, dass Ihre Einsicht in die Verhältnisse zugleich so übermäßig geteilt, na, jetzt geht der Satz nicht mehr hinaus, auch nicht worden sind, wollte ich sagen. Heute schaut die Welt etwas anders aus. 15 Jahre später könnte jeder ehemalige Stamokap-Theoretiker sich die Finger schlecken nach solchem Anschauungsmaterial. Der Kapitalismus zeigt einfach alle Eigenschaften, die in klassischer Weise die Vorwürfe eingetragen haben. Überarbeit und Arbeitslosigkeit. Extreme und immer sichtbarere Scheidung der Lebenslagen von Arm und Reich, Kriegsgefahr und Kriegsziele. Alles, was es klassischerweise als Imperialismus und Kapitalismus Vorwürfe gibt, eine Beweisnot, dass das gewissermaßen gegen den Augenschein agitiert werden müsste, gibt es heute wirklich hinten und vorne nicht. Und was ist daraus geworden? Die Kritik ist tot. Eine schöne Logik. Je mehr Gründe es zur Kritik gibt, desto mehr stirbt sie ab. Wie geht es zu? Wie funktioniert es? Wie das funktioniert, das ist Zeitgeist. Einerseits hängt es natürlich schon ein bisschen mit der Natur der alten Kritik zusammen. Die alte Kritik war eine an verkrusteten Strukturen, an unnötigen Einengungen der Individualität, an unsozialen Regelungen, die nicht sein mussten. Und die Kritik damals ist beflügelt worden dadurch, dass die wirklich nicht sein mussten. Die Kritik hat Recht gekriegt mit einer Regierung Brandt, die ein bisschen Demokratie gewagt hat und die allgemeine Verbesserungsmöglichkeit der Verhältnisse als den Ansporn erlaubt und genutzt hat, für alle sich zu beteiligen und ihr Bestes zu geben. Zum Beispiel in eine damals aussichtsreiche Ausbildungskonkurrenz. Wenn man die heutige Situation anschaut, hat sich eigentlich theoretisch gesehen furchtbar wenig geändert. Trotzdem ist diese Zeitgeist, die Stimmung, ist die Frage Kritik oder Nichtkritik ziemlich radikal unterschieden. Es hat sich nämlich bloß ein einziges Moment geändert. Die damalige Kritik hieß verkrustete Strukturen, unnötige Schranken. Und man hat sich inzwischen davon überzeugt, dass sie nötig sind. Dadurch sind die damaligen Verbesserungsthemen inzwischen zu Problemen avanciert. Und das ist überhaupt die ganze ideologische Kunst, das ist die ganze Härte. Wenn eine Nation dahin kommt und es schafft, dass sie alle Interessen, die sie deckelt, schädigt, unterbuttert, nicht zum Zuge kommen lässt, dass sie alle die als Probleme bezeichnet, für die leider niemand Patentrezepte angeben kann. Der alte Glaube an die gute Ordnung, der damals die Kritik beflügelt hat, weil sie erlaubt war, der hat nämlich komischerweise auch damals sehr irre und paradox geheißen, unsere Ordnung ist gut, weil sie verbesserbar ist. Es spricht nicht sehr viel für eine Ordnung, wenn ihre Qualität in einer nicht realisierten Möglichkeit stecken soll. Der alte Glaube an die gute Ordnung erhält sich, indem man alle beschädigten Interessen zu Problemen erklärt und ihnen darin ebenso bescheinigt, dass es kein Mutwille, kein anderer Zweck, keine grundsätzliche Unvereinbarkeit ihrer Interessen mit dem Ganzen gibt, sondern stattdessen eine ganz grundsätzliche Unverwirklichbarkeit der im Prinzip anerkannten Interessen. Im Problem sind die Interessen ebenso zurückgewiesen wie anerkannt. Es gibt ja schon eine Sache, die daran überraschend ist. Wie kriegen das die Leute hin? Wie geht es zu, dass sie einerseits im einen Jahrzehnt sagen, alles muss man besser machen. So sehr, dass sie manchmal Marxismus glatt mit einem Beitrag verwechseln und ihn an die Uni bringen. Hat ja alles gegeben. Und im nächsten Jahrzehnt sagen sie, das geht nicht. Wo wissen die das her? Wo wissen sie denn eigentlich so sicher her, die Leute, dass die Arbeitslosen wirklich nicht wegzukriegen sind? Denn dass sie nicht wegzukriegen sind, das weiß jeder. Woher weiß man denn so sicher, dass die Umweltverschmutzung nicht zu stoppen geht? Denn dass es nicht geht, wird ihnen daran gesagt. Es ist sehr eigentümlich, das wissen sie wirklich nur von oben. Das wissen sie nur von denen, die die Macht haben und darum konkurrieren. Dass man die Arbeitslosen nicht beseitigen kann, erfährt das Volk davon, dass sie einfach nicht beseitigt werden. Und die einzige Chance, die es da gewissermaßen noch gibt, dass nämlich die Opposition sagt, ja die wollen es nicht, aber wir wollen es, wir machen es. Die Chance, die wird in Deutschland einfach nicht genutzt. Keine oppositionelle Partei. Die Grünen spielen ein bisschen eine andere Rolle, da komme ich an geeigneter Stelle vielleicht noch drauf. Jedenfalls die entscheidende oppositionelle Partei, die SPD, hat einfach keine Lust, irgendein geschädigtes Interesse zum Hebel der Konkurrenz mit der Regierung zu machen. So unterschreibt und betont sie, dass zum Beispiel eben die Arbeitslosen auf keinen Fall wegzukriegen gehen. Für den Bürger immer noch, logisch betrachtet, eine sehr wenig überzeugende Angelegenheit. Er bekommt nämlich mitgeteilt, dass überall Sachzwänge dem Anliegen, eine verträgliche Luft zu atmen, einen Arbeitsplatz zu haben, meinetwegen auch die Kinder durch die Schule und in einen guten Posten zu bringen, dass überall Sachzwänge dem entgegenstehen. Und das ist ein eigentümliches Bekenntnis. Es ist nämlich ein Bekenntnis, welches fast nur in der Wortwahl sich von der Agitation der Kommunisten unterscheidet, die nämlich sagen, es stimmt, in dieser Ökonomie, in diesem Staat geht es nicht. Sachzwang und systembedingt ist fast genau dasselbe und hat bloß das kleine Moment, dass man es unterschiedlich bezeichnet. Die Bürger kriegen mitgeteilt, dass den Anliegen, die übrigens, da braucht es nicht uns, die Anliegen zu nennen und dass sie schmerzen und dass sie Schäden produzieren, die Anliegen, die als Probleme bekannt sind, dass die nicht zu lösen gehen, ist doch eigentlich das Urteil über diese Gesellschaft. Ja, da, meinetwegen die sichere Existenzgrundlage, meinetwegen eine sichere Zukunft, meinetwegen eine gesunde Lebenswelt ist nicht zu haben, ist doch die Mitteilung. Komischerweise wird sie nicht in die Richtung aufgegriffen. Komischerweise kann die Regierung eine Unverbesserlichkeit dieser Verhältnisse nach der anderen zu Protokoll geben und es führt nicht dazu, dass die Leute sagen, die Verhältnisse sind wirklich unverbesserlich, sondern dass die Leute sagen, Kritik ist wirklich fehl am Platze, denn es geht ja nicht. Wie haben Sie das beigebracht gekriegt? Wie sind Sie zu dieser komischen Einsicht gekommen? Der Grund ist kein logischer. Denn logisch wäre es umgekehrt, wie ich es gerade gesagt habe. Der Grund ist schon ein psychologischer. Und er drückt sich manchmal auch noch ausdrücklich aus. Er spricht sich manchmal ausdrücklich aus. Er sagt zum Beispiel, Kritik nützt doch nichts. Das Berühmte, wenn wir die Max an den Betrieben verteilen, brauchen wir nicht. Ja, das ist brauchen, haben wir Ihnen auch nicht wirklich nicht unterstellen wollen. Aber eine Meinung über die Industrien, die Sie da reintigern, sich leisten, kommt Ihnen, glaube ich, nicht in den Sinn. Kritik nützt nichts, sagen Sie, also mitmachen. Können wir auf den Spaß umdrehen und sagen, ja, aber mitmachen nützt doch auch nichts. Ihr kennt es in der neuesten oder in der letzten Hochschulzeitung, der Spaß mit Wählen nützt nichts. Das war das allgemein bekannte Urteil über die Wahl vor der Wahl. Es war allgemein gegessen, dass Wählen nichts nützt. Wählen nützt nichts, also gehen wir wählen. In Diskussionen ist mir sogar passiert, dass welche sagen, wählen schadet nichts. Also gehen wir wählen. Wo ist der psychologische Witz? Psychologische Witz besteht einzig darin, dass die Verteidigung des guten Glaubens an das, was man sowieso muss, wenn man mal so will, immer schwieriger wird. Dass die Verteidigung des guten Glaubens an das, was man sowieso muss, immer abstrakter wird, aber darin immer grundsätzlicher. Die Regierung macht, übrigens die Regierung und die Opposition, die politische Klasse macht dem Bürger was auf. Sie macht ihm nämlich auf. Alle deine Anliegen sind anerkannt als Probleme, die niemand lösen kann. Sofern du das auch nicht glaubst, dass sie gelöst werden müssten. So, aber auch nur so, gehörst du dazu. Es ist so, als ob die Regierung dem Volk immer mehr die Systemfrage stellen würde. Auf alles das und das und das und das müsst ihr verzichten, dann könnt der Bürger, dann könnt ihr brave Bürger der Demokratie bleiben. Und es ist so, als ob man den Leuten damit furchtbar drohen könnte. Wir streichen ab sofort das und das und das, dann gibt es keinen Grund, nicht optimistisch zu sein, sagt der Kohl. Wenn wir das und das und das streichen, die Zukunftsaussichten, die Arbeitsplätze, die gesunde Umwelt, wenn wir das streichen, gibt es doch keinen Grund, nicht optimistisch zu sein. Und dann kommt das Komische raus, dann sagen die Leute, dann streichen wir das, dann können wir auch optimistisch sein. Es ist so, dass, also wie ich es jetzt gerade mit der Metapher gesagt habe, dass die Regierung dem Volk immer mehr die Systemfrage stellt, gewissermaßen in der Sicherheit, dass das Volk sie sich nicht stellen lässt, sondern die Bejahung der Verhältnisse immer abstrakter gestaltet. Abstrakter gestaltet heißt, jawohl, auch wenn dies und dies und dies Problem unlösbar sind, ist es natürlich im Prinzip richtig und muss sein. Ein Blick auf die politische Konkurrenz zeigt, wie vollständig die Idee, dass jedes beschädigte Interesse zum Problem befördert wird, wie vollständig diese Idee fertig ist im Land. Es war die CDU-Regierung, die endgültig aufgehört hat, mit dem Schein, mit dem leeren Versprechen, dass Probleme gelöst werden müssten. Kanzler Kohl hat eine andere Methode, die ist bekannt. Und es ist ganz schief, darüber zu spotten, weil es ist eine Erfolgsmethode. Kanzler Kohl hat sich darauf festgelegt, dass Probleme ausgesessen und nicht gelöst werden. Und es ist ganz schief, so zu tun, als würde sich der Kohl da an was vergehen. Der Kohl sieht die Sache so: Wenn in einem Land alle beschädigten Interessen einmal als Probleme definiert sind und diese Definition durchgeht, dann sind sie doch gelöst. Beim Kohl in seinem Aussitzen wächst die Unfruchtbarkeit der Bemühungen um die Probleme mit der Gewissheit der Unnötigkeit, dass man das lösen müsste. Voll in der Figur zusammen. Es geht richtig umgekehrt. Kohl sagt, wenn alle beschädigten Interessen in der Gesellschaft sich nicht mehr als Interessen artikulieren, also keine feindlichen Interessen mehr kenntlich machen wollen, dann sind sie gelöst. Dann ist es umgekehrt so, dass auf ihnen herumzureiten unnötige Unzufriedenheit anstacheln würde, unnötiges Anspruchsdenken um das Volk brächte und damit den Höchstwert, die gelungene Versöhnung der Nation, die gelungene Versöhnung der beschädigten Interessen mit den erfolgreichen, nämlich in der Floskel Problem, mehr in Frage stellen als voranbringen würde. Was macht die SPD dagegen? Die SPD hat hinten und vorne keine Lust, ich habe es gerade schon gesagt, die beschädigten Interessen zum Mittel der Konkurrenz zu machen. Die sagt es andersrum. Die betont bloß das andere Moment von Problem. Wo der Kohl sagt, Problem, so nach dem muss er nur ganz kleine Sorgen. Ja, Probleme gibt es schon. Und wenn einer sagt, ja, Probleme gibt es schon, ist doch klar. Aber die Sache als solche ist schwer in Ordnung. Sagen die anderen, ja, wenn die Sache schon schwer in Ordnung ist, dann dürfen wir doch nicht so tun, als ob es keine Probleme mehr gäbe. Der Wahlkampf vom Rau hat überhaupt nur ein Argument gekannt und es hieß, aber doch bitte keine Selbstzufriedenheit. Die gelungene Definition aller Schäden in Probleme ist doch ein Wert der Nation, der sich erhalten gehört. Da wäre übertriebene Selbstzufriedenheit genau das Falsche. Also plötzlich was anderes, nämlich die Beteuerung dessen, dass man, obwohl unfruchtbar, immerzu weiter bemüht ist, die Probleme voranzubringen. Das SPD-Argument hat geheißen, diese Selbstzufriedenheit beleidigt die Arbeitslosen. Dieses offensive Vergessen des Problems, und was ist Ihr Argument? Verweigert den Arbeitslosen die Beteuerung ihrer Aufgehobenheit in der Gesellschaft. Und, Vorwurf an Kohl, spaltet unnötig und mutwillig die Einheit der Nation. Beide wenden gegeneinander haarscharf dasselbe Argument. Die Einheit der Nation ist doch der höchste Wert und die höchste Produktivkraft. Ja, kommt dann das daher, dass die SPD von einer Zweidrittelgesellschaft redet, und die Grünen als radikale Partei von einer Vierviertelgesellschaft. Inzwischen haben sie es erreicht, dass sogar das SPD-mäßige Gerede von der sozialen Gerechtigkeit, die man nicht aus dem Auge verlieren dürfe, schon fast als ein unnötiges Betonen der Gegensätze erscheint. Jedenfalls hat sich es als Wahlkampfargument nicht übermäßig brauchbar erwiesen. Das ist also der entscheidende Schritt. Auf der einen Seite, der den ganzen Unterschied von kritischen und total dafürseierischen Zeitgeist ausmacht. Der kleine Schritt vom Glauben an die Lösbarkeit der Probleme zur Gewissheit der Unlösbarkeit der Probleme, ohne dass es als Urteil aufs Ganze, also dass es als Urteil über das System genommen würde. Jetzt geht es innerhalb der Logik weiter, innerhalb der Logik dessen, wenn die Menschen mal bereit sind, ihre beschädigten Interessen als Probleme zu sehen, deren Lösung nicht zu verlangen geht. Es geht also weiter an, wie bildet sich der Zeitgeist und welche Kriterien entwickelt er, wenn dieser erste Schritt mal gegessen ist. Es versteht sich, dass wenn die Probleme mal als unlösbar anerkannt sind, und das sind sie, sodass Optimismus einreißen kann. Wenn man anerkannt ist, dass die Interessen nicht einzuklagen gehen, dann ist es immer noch der politisierte Wille zum Urteil über die Politik, der sich jetzt ein Kriterium sucht. Ja, woran beurteilen wir sie denn dann, wenn wir sie an den Interessen und an der Lösung der Probleme schon nicht beurteilen können? Ist auch klar, was dann passiert. Jetzt kommt, sie sollen halt das Mögliche tun. Aber das Mögliche tun ist, das ist auch wieder der Trick der Politisierung, das ist bloß ein so tun, als gäbe es ein Kriterium der Beurteilung. In Wahrheit ist es das kriterienloseste Beurteilen, was es überhaupt gibt. Der Kanzler soll halt das Mögliche zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit, für den Umweltschutz, für die Friedenssicherung, das Mögliche soll er halt tun. Die Kunst, das Mögliche zu verlangen, paart sich deswegen notwendig damit, dass man gar nicht weiß, was das Mögliche genau ist. Es tut so, als wäre es ein Kriterium, als hätte das Volk was in der Hand, woran es was misst. Und in Wahrheit ist es nichts anders, ja, als das Aufgeben des Messens. Und stattdessen was ganz Neues einrichten. Nämlich, man bildet sich stattdessen ein Urteil nicht über das, was sie machen, sondern über den guten Willen, den sie dafür zeigen. Das Einzige, worüber befriedete Nationen wie unsere sich nochmal und kurzfristig aufregen kann, sind deswegen offene Dokumente mangelnden guten Willens. Offene Dokumente der Pflichtwidrigkeit der höhergestellten Herren. Und sogar diese Dokumente folgen noch voll der Logik von Problemen, die ich vorhin benannt habe. Da hat es vielleicht einen Aufschrei gegeben, wie man rausgekriegt hat, dass die ganze Republik gekauft ist. Niemand wollte wissen, welche Politik sie denn eigentlich gemacht hätten, wenn sie nicht gekauft gewesen wären. Niemand wollte ernsthaft behaupten, dass die Politik, die sie gemacht haben, nicht die zu fordernde und verlangende Politik des Allgemeinwohls gewesen sei. Aber dass sie gekauft sind, ist ihre Entlarvung. Denn darin dokumentiert sich Pflichtvergessenheit und mangelnde Bereitschaft, für die Aufgaben gerade zu stehen, die der Bürger den Regierenden, ja, zuschreibt, kann man gar nicht sagen, sondern zubilligt. Und sogar das folgt noch dem Prinzip, dass wenn die Herren oben sagen, tja, aber das war halt nötig, dass dann die moralische Luft aus der Aufregung sofort auch schon wieder draußen ist. Je mehr der Lambsdorff sagt, ja, wie sollen wir die Parteien denn sonst finanzieren, desto mehr verliert sich der moralische Impetus der Empörung am Skandal. Und inzwischen ist es überhaupt so, dass klar ist, dass die Gesetze die falschen waren und inzwischen sich die Staatsanwälte so ein ganz kleines bisschen als undeutsche Typen beschimpfen lassen müssen. Inzwischen geht doch der ganze Prozess, der übrigens dieser Tage zu Ende geht, geht er als Anklage gegen die Justizen aus. Das zweite Beispiel sind diese ganzen Tschernobyl-Werte. Eine Aufregung, dass von oben Kompetenzwirrwarr, Inkompetenz und Schlamperei herrscht, Und was sagen die oben? Also, dass für die Volksgesundheit nicht gesorgt wird, was sagen die oben? Ja, das ließ sich nicht vermeiden und in Zukunft sorgen wir dafür, dass nur noch einheitliche, nämlich von uns genehmigte Werte bekannt gegeben werden dürfen. Da ist das Thema wieder rum. U-Boot-Affäre mit Südafrika, jetzt kommt es raus, natürlich haben sie es alle gewusst und inzwischen entdecken sie, dass das Zugeben die Produktivkraft in der Fortbildung des Zeitgeistes ist. Einer bringt es auf, dass sie es gemacht haben. Dann gibt es ein Geschrei, sie haben es gemacht. Übrigens sehr matt, keiner interessiert sich groß dafür. U-Boot-Affäre, ein Versuch der SPD vor der Wahl nochmal was zu lancieren. Da sagt der Strauß, ja wieso denn nicht? Und nicht nur er. Und jetzt machen sie es umgekehrt. Jetzt sagen sie, aber genau, wie soll man deutsche Interessen denn sonst fördern? Und damit ist die Aufregung auch schon wieder erledigt. Sogar die Skandale folgen noch dem Prinzip der Probleme. Nämlich, was nötig ist, kann kein Grund der Aufregung sein. Diese Logik. Noch vielleicht der Punkt, das Gemächel an Kohl, Birne Aussitzer, dass er uns im Ausland schlecht repräsentiert, dass er die fremden Sprachen schlechter beherrscht als manch andere, dass er sich manchmal im Ton vergreift, angeblich. Das Gemächel an Kohl ist selber nochmal dieses, dass man sich furchtbar sicher ist, dass man mit der Regierung ein absolut gemeinsames Anliegen hat. Dass es keineswegs irgendetwas gibt, was man der Regierung wirklich am Zeug flicken möchte, wenn man über den Stil unzufrieden ist und meint, Kohl wäre wirklich nicht die erste und womöglich nicht mal die zweite Wahl. Auch da ist ein Punkt, der vielleicht zum Erinnern taugt. Gegen den Lübcke. Lübcke ist Objekt der Witze gewesen, ähnlich wie Kohl. Gab die Lübcke-Witze mit, damit auch Okasa weiß, wie schön du bist und so. Naja, diese Späße mit, dass er kein Englisch gekonnt hat und zur Queen gesagt hat, soon it goes loose, vom da in München wahrscheinlich. Aber jedenfalls dieser Unfug da, der hatte durchaus das Moment, dass man in der Person Lübkes die Kleinkariertheit einer nationalen Politik und Selbstdarstellung angegriffen hatte, die der Nation und ihren Möglichkeiten schon nicht mehr entsprach. Beim Willy Brandt endgültig hat es das Auseinanderdividieren von Personen und was er macht überhaupt nicht gegeben. Da war man entweder dafür, dann war man für Demokratiewagen und ein bisschen sozial, oder man war dagegen, weil man das von Anfang vom Kommunismus gehalten hat. Jedenfalls hat es da das nicht gegeben, dass man an der Person rumgemäkelt hat. Es ist eine spezielle Kohlleistung, die Zufriedenheit mit der Politik so weit getrieben zu haben, die Befriedung des Landes mit, alles Mögliche wird getan, alles Unmögliche darf nicht verlangt werden, so weit gebracht zu haben, dass Kritik sich wirklich auf seine Person konzentriert. Deswegen verstummt sie ja auch mit einer gewonnenen Wahl wieder ein bisschen. Die Entdeckung da. Der erste Schritt, alle beschädigten Interessen werden, und zwar weil man seinen Glauben an die Vernunft dessen, wobei man Mitmacht verteidigt, zu Problemen erklärt. Deren Lösung man nicht mehr verlangen kann, wohl aber eine intensive Bemühung um die Lösung. Die Bemühung kann man nun aber nicht sehen und prüfen, sodass die Prüfung sich völlig von der Sache löst. Eine Prüfung der Figuren wird, ob sie einem passen, ob man es ihnen abnehmen mag. Dieses Verfahren führt dazu, dass es schon, und das ist jetzt die politische Bildung im Land, dass es schon überhaupt keine Meinung mehr gibt, die so recht auf den Gegenstand bezogen ist. Das geht jetzt ein bisschen auf die formelle Seite des Zeitgeists, auf den intellektuellen Zustand der Bevölkerung. Was gibt es denn schon für Meinungen? Ja, über Personen, da hat sie jede. Da ist man dabei. Machen wir mal ein Beispiel. Eine Umfrage gibt es ja laufend. Das Volk, die Meinung des Volkes ist ja nie so wichtig gewesen wie heute, ne? Andererseits. Umfragen am laufenden Band. Da gibt es die Frage, ja, hätte denn der Kohl Gorbatschow mit Goebbels vergleichen sollen? Was glaubt ihr, was man da für Antworten kriegt? Übrigens korrekt, das hat der Interviewer gewollt, Ja's und Neins. Was ist die Leistung? Ja's und Neins kriegt man. Eventuell noch lieber nicht. Oder Kohl ist eine Schande für uns. Ein Argument, also das Letzte, ein Argument, welches mit der Einigkeit von einem selber mit der Außenpolitik, über die der Kohl gerade Wahrheit bekannt gibt, also ein Standpunkt, der mit der Einigkeit, mit seiner Zufriedenheit über die Außenpolitik den Kohl angreift. Aber die anderen haben das schöne Ansicht, der übrigens auch, dass einfach keiner eine Ahnung hat, was das Ding ist. Auch keine falsche Meinung, was dieser Vergleich ist. Das gehört gar nicht dazu. Es stellt sich da niemand hin und sagt, fragen Sie mich mal lieber, was der Vergleich zu bedeuten hat. Fragen Sie mich mal lieber, warum der das gesagt hat. Nein, die Bürger lassen sich die Zumutung vollbieten. Da kommt der Interviewer und sagt, hätte der das machen sollen, ja oder nein? Das Angebot, selber der geistige Oberregierungschef zu sein und dem wirklichen Regierungschef mal Order zu erteilen, das Angebot macht keine Auflagen. Jeder möchte gleich selber der Diplomat deutscher Dinge sein. Jeder möchte ohne die Spur einer Ahnung, sei es der außenpolitischen Anliegen, die gerade anstehen, sei es des genauen Verhältnisses zur Sowjetunion, weswegen jetzt gerade mal eine Schweinerei fällig ist, sei sonst irgendeiner Kalkulation, die der Kohl angestellt hat, ohne die Spur einer Ahnung dessen, worum es da ging, möchte jeder gleich Sachwalter der gemeinsamen Angelegenheit sein. Da ist er sofort dabei. Die Kunst führt richtig zu der vollkommenen Abtrennung dessen, was Meinung ist, von den Sachen, die es drüber gibt. Ein anderer Test. Man muss mal probieren, bei Leuten zu sagen, SDI, was hältst du denn davon? Erklären, was das ist, sowieso nicht. Aber auch irgendein sauberes moralisches Subsumieren, sagen wir mal nach dem Muster, Rüstung ist immer schlecht. Oder die Russen klein machen, naja, darum geht's doch. Ist immer gut. Und wir würden beide Meinungen nicht für übermäßig richtig halten. Aber das wären immerhin Meinungen zu einer Sache. Die hätten das an sich, dass man an ihnen ein bisschen ansetzen könnte und sagen könnte, na, na, na. Da könnte man einen Streit anzetteln. Heutzutage kriegt man gesagt, das ist schon ein Problem. SDI ist schon ein Sauproblem. Abrüstung muss sein, aber Verteidigung auch. Vielleicht könnte man ja flexibler sein, als der Reagan ist. Und das zum und drüber verhandeln. Aber ob die Russen dann abrüsten? Aber so tun sie es ja auch nicht. Fertig. So geht Meinungsbildung. Wenn man überhaupt Leute trifft, die SDI kennen. Auch das ist nicht unbedingt nötig. Die Distanzlosigkeit ist irgendwie die Härte, die da einreißt. Die Stellung, die, man möchte schon fast sagen, wurscht, was im Gespräch ist, nicht sagt, ach, das, ich bin ja dafür, aber mich geht es auch nichts an. Oder die mal am Reporter, der so zudringlich ist und anbietet, dass man sich jetzt wieder als geistiger Moralhüter aufführen soll der Nation. Dem mal zurückzusagen, hau ab, gibt's überhaupt nicht. Was man stattdessen hat, ist diese totale Distanzlosigkeit und die Bereitschaft, ohne eine Ahnung von irgendwas, immerzu den nationalen Standpunkt einzunehmen, immerzu selber das gute Allgemeine zu vertreten und zur eigenen Sache zu machen, so sehr, dass auch da wieder der Bereich gleichgültig wird. Wie man den Standpunkt, dass jeder sein Bestes zu tun hat, nicht nur an Kohl, sondern auch an Wasmeyer anlegt, kann man nicht nur über SDI, sondern auch über den Umstand, dass der Boris Becker seinem Trainer Bosch gekündigt hat, eine Meinung haben. Und man hat sie, und sie heißt Der Bosch war im Sportstudio und hat fast gegrienen über die Trennung. Das muss ein guter Mensch sein. Schade, dass die auseinander sind. Auch hier wieder. Erstens, nicht bloß, dass es sie nichts angeht. Nicht bloß, dass es ihnen wurscht sein könnte. Auch, dass sie wirklich keine Ahnung haben, ob ein ausgebildeter Tennisstar, nachdem er 8 Jahre lang unter der Betreuung von einem Trainer war, nicht vielleicht wirklich besser tut, sich einen neuen zu suchen. Nichts davon. Boris ist eine nationale Angelegenheit, da fühlen wir alle mit. Wenn der sich von einem trennt und der ist ein guter Mensch, dann ist es irgendwie eine Trennung von uns allen. Ich möchte nochmal auf den Punkt raus, also Zustand, geistiger Zustand der Nation, die formelle Seite an dem Bürgerforum, welches vor jetzt einer Woche da im dritten Programm gelaufen war und wo ein paar Genossen von uns Beiträge gemacht haben. Das öffentliche Debattieren steht heutzutage voll und ganz unter der Oberüberschrift, die dieser Moderator am Anfang gesagt hat. Und das heißt Mensch bleiben. Überhaupt ist es Menschen, die der allgemeinste Höchstwert. Eine Debatte hat das Komische an sich, dass man zum Beispiel nach der einen Seite Probleme, dass sich über die Nachteile der Nachteile sowieso alle einig sind. Also dass am Sonntag arbeiten nicht so gut ist wie die Wochen über, das mag ja sowieso keiner bestreiten. Dass es schlimm ist, arbeitslos zu sein, da gibt es ja keinen, der sagt, die soll man nicht so jammern und so weiter. Nein, wenn da einer auftritt und seine Lage schildert, gibt es keinen, auch keinen Kapitalisten, der dann spöttelt und sagt, der soll man nicht so übertreiben oder so. Nein, dass die Leute nicht leicht haben, aber immer, wird unterschrieben. Mit der Schilderung der Lage kann man unmöglich mehr jemanden hinter den Ofen vorlocken. Man kann, also das hat der eine bewiesen, man kann überhaupt nicht mehr, wie soll man sagen, seine Lage so schlimm schildern, dass irgendwer sagen mag, das stimmt doch nicht. Nein, so wird schon sein, aber es geht ja nicht anders. Das ist nämlich die andere Seite. Jeder hat anerkannt gekriegt, dass er vielleicht durchaus es nicht leicht hat. Aber dass es anders nicht geht, erkennt er dafür auch an. Und auch dafür war gerade der Mann, der so ausführlich geschildert hat, dass er früh um 3 aufsteht und nachts nicht mehr schlafen kann, weil der Rhythmus nicht stimmt und der aus dem Sportverein raus ist. Auch dafür ist der Mann ein klasse Beispiel gewesen, nämlich in einer Welt, wo alles als Problem anerkannt ist, wird Kritik zum Jammern. Er jammert rum. Er greift nichts an, er möchte sich nicht als Opfer des Kapitals hinstellen. Als Opfer, so ganz überhaupt, das ist schon er. Als einer, auf den man doch auch irgendwie mehr achten könnte noch, das vielleicht schon. Aber ein Interesse, unter dem er zu leiden hat, kennt er nicht. Deswegen ist seine Kritik, sofern man es überhaupt mit Kritik verwechseln könnte, also was er halt sagt, ist ein Jammern, welches gewissermaßen heutzutage den Idealismus von Kritik selbstbewusst vorträgt, nämlich dass es bloß idealistisch ist, zu sagen, es wäre doch wirklich besser, wenn es besser wäre. Die Antikritik ist so leicht, dass sie diese Behauptung überhaupt nicht bestreiten braucht. Sie sagt nämlich nur, es geht aber nicht. Das war der Part der Kapitalisten, die halt einfach gesagt haben, es muss sein. Und zwischendrin haben sie das Argument zwar total gewechselt, aber dass es sein muss, ist schon rausgekommen. Erst haben sie gesagt, das ist die Technik, dann hat wer von uns gesagt, ihr habt euch mal nicht so mit der Technik, das stimmt nicht. Dann haben sie gesagt, ihr habt recht, das stimmt nicht, es ist nicht die Technik. Es ist das Geschäft, aber das muss ja wohl auch sein. Die Umkehrung, die da drin steckt, also die Verlängerung an dem Gedanken des Jammerns, ist die, dass jedem Menschen, wie soll man sagen, wenn er es nicht übertreibt, sein Jammern durchaus als sein Recht und seine Eigenart durchgehen gelassen wird. Das ist halt so. Es ist so klar, dass es ein Angriff auf die Notwendigkeiten der Nation nicht mehr ist. Wenn einer sagt, die Umwelt, es ist doch furchtbar. Das haben die Grünen übrigens erreicht. Das ist überhaupt die ganze Umdefinition in Probleme. Aller feindlichen Interessen in Probleme, die gelöst werden. Da haben die Grünen zur Produktion des Zeitgeists, zur Umwandlung von Kritik im Namen der Verbesserungsmöglichkeit in. Wir müssen uns furchtbar zusammenreißen wegen der Probleme, weil es zu verbessern geht nichts, sondern bloß erhalten. Das haben die Grünen, sehr viel dazu geleistet. Jedenfalls, wenn heute ein Grüner Kritik im Namen der Umwelt vorträgt, es gibt schon keinen mehr, der meint, es wäre ein Angriff auf die Notwendigkeiten groß. Wenn so einer dann seine Kritik vorträgt, dann wird ihm das zugute gehalten, gewissermaßen nach dem Muster, der hat halt ein Herz für die Kreatur. Und deswegen heißen sie dann auch Naturschützer. Und als solche haben sie einen Ehrenwerten Platz. Und da gibt es einen anderen. Also, man kann es gleich so sagen. Kritik wird überhaupt nach der Logik der Kriegsdienstverweigerung immerzu als eine Spezialität der Individuen aufgefasst. Ja, der Kriegsdienstverweigerer, da gehört es ja dazu, der muss ja sagen, den Krieg greift er nicht an, sondern nur, dass er es nicht kann, will er behaupten. Dass er dazu nicht taugt, dass es seine Spezialität wäre, ein bisschen zu zart beseitet. Wenn er gewissermaßen seine Abartigkeit unterschreibt, dann kann er durchkommen. Und nach der Logik kann durchaus Kritik im Namen des Hungers der Dritten Welt, Kritik im Namen der Umwelt, meinetwegen auch die gewerkschaftliche Kritik im Namen eines schonenderen Umgangs mit der Arbeitskraft. In dem Sinn kann sie durchaus angebracht werden. Aber eben in dem Sinn, dass gewissermaßen die Kritik, dass die Kritik schon gleich nicht aufs Objekt bezogen wird, sondern aufs Subjekt. Kritik zeichnet den aus, der kritisiert, dem ist eben das besonders wichtig. Damit kommen wir auf den Punkt, wo wir in der Landschaft stehen. Wir haben im Moment richtig Schwierigkeiten, zum Beispiel unter Studenten, unsere Blätter ordentlich an den Mann zu bringen. Die sind inzwischen so weit, dass sie gar nicht mehr bewusste Antikommunisten sind. Vor 5 Jahren noch, da war es so, wenn wir in Seminaren uns geäußert haben, also jedenfalls, wo ich es herkenne, war ein Aufschrei und MG raus und die ist furchtbar. Inzwischen, inzwischen äußern sie sich alle so wie die Proleten. Brauchen wir nicht. Es ist noch nicht mal ein Antikommunismus, der sein Gegenüber als einen Feind registriert groß und weiß, dass er den Feind bekämpfen oder richtig gegen ihn sein muss. Es ist mehr so was, sie können nichts mehr mit anfangen. Weder die Unterstreichung des Rechts derer, die nicht zum Zug kommen, leisten unsere Schriften. Also die Problembetonung, noch einen Beitrag dazu, wie man sich als Mensch in der Welt heutzutage interpretieren muss, damit man seinen Glauben an die Vernunft der Dinge erhalten kann, schaffen wir. Sodass glatt gegen unsere Schriften gar nicht Feindschaft, sondern einfach sowas wie Hilflosigkeit einreißt. Es sagt ihnen nichts. Eine objektive Betrachtung dessen, was der Zweck, sei das heißt es Südafrika, des Exporter U-Boote nach Südafrika, sei das heißt es dann dieser Gesetze, wie heißt es, Arbeitsförderungsgesetz, na, Beschäftigungsförderungsgesetz heißt es, wo sie die Arbeit billiger gemacht haben. Wurscht was, es sagt ihnen einfach nichts, wenn man objektiv drüber redet. Das ist dieses formelle Moment von Zeitgeist. Mit einer Betrachtung der Realität kann er nichts mehr anfangen. Noch ein anderes kleines Moment dran. Das Diskutieren, und auch das passt ein bisschen auf dieses Bürgerforum, das Diskutieren und unsere Kritik wird komischerweise, nein, sagen wir es so rum, wir schaffen es mit unserer Kritik nur noch ganz selten, dass wir richtig rationelle Gegensätze hinbringen. Also, dass man dann gesagt wird, ja, ihr seid die, ihr wollt das und das, und das läuft darauf hinaus, deswegen wollen wir das nicht, und dann gibt es darüber eine Debatte. Es ist viel schwieriger. nach der Seite des Kritikers trostloser. Verstanden wird er, insofern man seine Rede unter die Betonung des Rechts der Beschädigten einreihen kann. Da wird durchaus mal ein völlig richtiger Beitrag über, wie im Kapitalismus mit der Lebenszeit der Proleten kalkuliert wird, beklatscht von den Gewerkschaftern, die dort sind, weil sie irgend so was raushören wie, ah ja, der war jetzt auch für die, um deren Samstag gerade verhandelt werden soll, und das ist Schofel. Also sind wir für den, der da was gesagt hat. Die Umkehrung. Wann wird Kritik zur Störung und zur Unmöglichkeit? Die Umkehrung, die da drin steckt, macht sich an Zufallspunkten fest, an einer Wortwahl. Dass man Profit sagt und nicht Ertrag. Dass man Kapitalist sagt und nicht Unternehmer. Dass man einen Ton anschlägt, der dokumentiert, dass es nicht ein Beitrag zur Problemdefinition, sondern was ganz anderes hat sein sollen. Die Differenz ist null dazwischen. Sie verstehen es entweder, wenn Sie es einreihen können, in die Klage über manches, was nicht so gut ist, wie man es sich denken könnte. Oder Sie halten es gleich für welche, die hier die Stimmung verderben wollen. Wenn Sie an der Wortwahl oder an irgendwelchen Zufälligkeiten, gar nicht bloß am Inhalt, merken, denn denselben Inhalt, den Sie mit der anderen Wortwahl einregistrieren, merken, dass es auf was ganz anderes raus will. Und damit bin ich beim nächsten, nämlich bei dem Punkt, dieses an Äußerlichkeiten merken, an Zufällen, an der Wortwahl. Begrifflich ausgesprochen heißt es, es sind Ehrenpunkte. Und die Ehre ist in einem befriedeten Land, in dem unseren, mit all den Geschichten, die ich bisher als Rede vorgeführt habe, die Ehre ist das allgemeine geistige Volksnahrungsmittel. Es ist nämlich nach der einen Seite, das war ja vorhin die Erläuterung mit dem Problem, es ist nach der einen Seite, ja, die Verteidigung des Glaubens dessen, dass man an was Richtigem mitwirkt. Trotz aller Schäden und Nachteile, die man deswegen immer weniger gegen die Sache einwendet. Auf der anderen Seite ist es eben dann auch genau das, was gegen Kritik hochgehalten wird. Nämlich die eigene Ehre, die Gewissheit, dass man an etwas Richtigem beteiligt ist und kein krummer Hund und kein Dummkopf ist. Es war sehr auffällig, dass diese Arbeiter, die in Regensburg am Sonntag reingehen, gesagt haben, ja, das war alles von Anfang an klar. Ein ganz komisches Argument. Sie müssen nein, und das steht schon in Ihrem Arbeitsvertrag. Es ist ja auch aufgelöst worden, dass das Gegenteil von Freiheit ist. Sie hätten den Job gar nicht gekriegt, wenn Sie das nicht unterschrieben hätten. Aber das ist nicht der Punkt. Der interessante Punkt, auf den ich raus will, ist, warum sagen Sie den Schmarrn? Das zum Beispiel geben Sie zu Protokoll, dass Sie keine Deppen sind, die man übertölpelt hätte. Nein, Sie haben es unterschrieben. Sie legen richtig Wert darauf, dass Sie eingewilligt haben, denn sonst müssten Sie sich ja glatt sagen und sagen lassen, dass Sie welche sind, die nicht Subjekt sind hierzulande. Nein, Sie sagen, Sie haben das vorher gewusst und Sie haben es unterschrieben und deswegen gibt es dagegen ja wohl nichts einzuwenden. Sie verteidigen Ihre Ehre, dass Sie Subjekte sind. Und das haben wir genau gemerkt. Die Leute haben sich verteidigen müssen. Es widerspricht gewissermaßen ein bisschen der Arbeiterehre, dass man sonntags reingeht und vor allen Dingen einer von denen ist, die das als die Ersten tun und damit so irgendeine Gewohnheit bricht. Haben Sie sich in einer gewissen Verteidigungsposition gewusst? Fragt man, ja, finden Sie das in Ordnung? Dann haben Sie gesagt, erstens, wir finden es schwer in Ordnung. Und zweitens, wir haben es vorher gewusst. Wir sind nicht ausgeschmiert worden. Diese Ehrenecke, die ist es, wovon überhaupt die ganze politische Debatte, Wahlkampf und überhaupt das geistige Leben der Nation lebt. Jeder beteuert jedem, dass er ihn als einen Beitrag zu einem sittlichen Ganzen auffasst. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist das zu bestreiten. Übrigens sehr korrekt, das ist genau die im Gesetz definierte Meinungszensur, die es gibt. Alles dürfen wir, bloß die Ehre dürfen wir nicht verletzen. Das ist heute nicht ein Gesetz, an das man sich auch hält, wenn man an die Grenzen stößt, sondern das ist der gelebte Geist. Und da ist es passend, an den eben verstorbenen Hänschen Rosenthal zu erinnern. So vollständig. Sich der Ehre verschrieben, hat sich selten ein Moderator. Er ehrt alle seine Kundschaft. Wer zu ihm kommt, kriegt beteuert, dass er ein Mensch sei. Und zwar sogar einer, der an Spaß versteht, aber auf dessen Kosten nie ein Spaß gemacht wird. Jeder wird geehrt, indem ihm sein, übrigens, das ist natürlich der Trick des Menschen, des Ehren, des Unterstreichen dessen, dass sie tolle Typen sind, elend abstrakt. Als Menschen halt. Ja, und der Hans Rosenthal, der jetzt ja leider das Fernsehprogramm nicht mehr bereichert, der hat zum Beispiel den Menschen auch die Ehre angetan, nie den Eindruck entstehen zu lassen, er wäre gescheiter wie sie. Nein, dass er der größte Depp von allen da drin ist, war ihm nie ein Problem und das hat ihn unglaublich beliebt gemacht. Beliebt im Unterschied zu Figuren wie den Rudi Carrell, der sich manchmal sagen lassen musste, er hätte die Zuschauer gut unterhalten, aber den Kandidaten dabei benutzt. Oder den coolen Kampf, der eben auch inzwischen sowieso zu intellektuell ist für das Ganze. Wenn es überhaupt einen Streit gibt, dann gibt, oder wenn es überhaupt Alternativen gibt, dann sind es Alternativen, ob man die Menschlichkeit, nämlich die abstrakte Identität, dass wir alle schwer zusammengehörige, schwer dufte Typen sind, wenn wir mal alles vergessen, was wir sonst sind und uns zu einem Spielchen zusammensetzen. Wo dann wieder umgekehrt das Volk am Fernsehkasten sagt, schau, schau, alles Menschen, alle können sie spielen und so weiter, lockere Typen. Wenn es überhaupt Alternativen gibt, ist die Alternative, ob man einfach Unbekannte nimmt und damit den Unbekannten ehrt, wie man es ja auch im Krieg macht, oder ob man Bekannte nimmt, einen Bundeskanzler, einen Filmstar, einen Rennfahrer und setzt sie neben Unbekannte und dann können sie glatt von gleich zu gleich. Und auch hier gelingt wieder die Ehrung der Volksgenossen als Typen, die als Menschen sich doch furchtbar nahe sein können, wenn sie nur wollen. Also diese Abstraktion Mensch feiert ausgemachte Triumphe. Jeder kann mit jedem, jeder ist locker. Jeder ist durchaus freundlich und dem anderen verbunden. Das ist, naja, fast schon sowas wie begrifflich, das objektive Bewusstsein von Nationalismus. Jawohl, wenn jeder von allem absieht, wie es um ihn steht, in welcher Lage er ist, dann können sich alle schwer und ohne die Trübung durch Erinnerungen an geschädigte Interessen einig sein und gemeinschaftlich fühlen. Und in diesem Gefühlsleben befindet sich die Nation und freut sich nach einer Schwarzwaldklinik auf die nächste. Jetzt haben Sie schon wieder ein Familien- und Landarzt-Projekt. Es führt so weit, dass die Politisierung heutzutage den Charakter des unpolitischen Menschen hervorgebracht hat. Ja, das Zeitgeist, wenn man fragt, was das ist, ja, also heute ist die Jugend nicht mehr so politisch, unpolitisch. Und da will ich bloß eins sagen, unpolitisch ist nicht unpolitisch, sondern ist vielmehr umgekehrt die solideste Form der Politisierung. Wenn einer nämlich unpolitisch ist, dann ist es einer, der die Aufteilung von Herrschaft und Mitmachen, die Aufteilung von Erfolg und ums Nötigste sich sorgen, für sowas Ähnliches wie den Unterschied zwischen Installateur und Maurer hält. Nämlich für nichts wie eine extrem sachliche Arbeitsteilung. Und da hält er sich an das Prinzip, ich mische mich nicht in die Elektroinstallation rein, weil ich nichts davon verstehe. Und genauso mache ich es mit der Politik, das machen andere. Der unpolitische Mensch ist am solidesten politisiert darin, dass er sich definitiv und offensiv für unzuständig in der Beurteilung dieser Fragen erklärt und das ist ja das andere nette Moment dran, dieses glatt für eine Art Materialismus. Ich will meine Abende für mich. Ich gehe nicht auf politische Versammlungen. Ich kümmere mich nicht groß drum, ich lese nicht die Blätter. Auch die Seite ist sehr korrekt und logisch. Die heißt nämlich, wenn man endgültig daran glaubt, dass die Herrschaft eine Pflicht und ein Dienst ist, eine Verantwortung ist, wo es nicht um einen Vorteil von welchem geht, der mit Gewalt organisiert wird, sondern wo es darum geht, dass für die anderen Sorge getragen wird, da sagt sich einer, wenn er an dem Urteil nichts mehr auszusetzen findet, dann sagt er glatt, entweder ich bin jetzt ein besonderer Idealist und hänge mich auch da noch rein, oder ich denke an mich und bedanke mich für die Dienstleistung, Herrschaft, und habe meine Abende für mich. Also der Witz, dass unpolitisch glatt wie Materialismus klingt, ist bloß die Wahrheit, die Verwirklichung von der Einsicht der Nationalistischen, dass Politik Dienst sei. Dienst am Kunden nämlich. Also Resümee über den Zeitgeist 87 und die Methode, wie er sich bildet. Der Zeitgeist ist nichts anderes als das Freiheitsbewusstsein von Opportunisten. Weil es von Leuten, die mitmachen, Mitmacher, bei denen sowieso feststeht, was die Zeit verlangt. Und deswegen das Denken manchen Schwenk machen muss. Wozu? Um das Bewusstsein der eigenen Freiheit und Subjektrolle zu verteidigen. Um den Glauben daran, dass es hierzulande im Prinzip schon um mich geht, zu verteidigen. Dazu muss man die Gesichtspunkte und Maßstäbe ab und zu ändern. Zeitgeist, also die tatsächlich existierende Wandelbarkeit der Anschauungen, kommt daher, dass die Leute glatt sich um ihre eigene deutsche Identität sorgen. Nämlich nach dem Muster, wie muss ich mich denn sehen, damit ich in die Landschaft passe? Wie muss ich mich interpretieren, damit mir das Ganze vernünftig vorkommt? Ja, das muss man immer wieder neu, speziell wenn die Nation sich dran macht, Ansprüche, die schon mal akzeptiert gewesen waren, zu streichen. Das war jetzt der erste Teil. Wie funktioniert der Zeitgeist und was ist der Zeitgeist nach innen 87? Jetzt will ich zum zweiten Teil kommen und da schicke ich mal was voraus beim zweiten Teil. Nämlich so, ich habe schon beim Inhalt ein bisschen darauf hingewiesen, dass die Qualität der Gedanken aus der kritischen Zeit und jetzt aus der unkritischen Zeit so furchtbar verschieden ja auch wieder nicht sind. Jetzt will ich es mal anders rumdrehen und sagen, mit dem Zeitgeist schwenks und so, da hätten die Leute ja was zu tun. Also stellt euch vor 1914 eine unglaubliche Endzeitstimmung. Im Ersten Weltkrieg und das Heldentum modern. Und wie er rum ist, schätzt man das Leben hier und heute in den 20ern. Da wird dann der Genuss wichtig. Dann kracht die Börse in New York. Und dann ist der Kulturpessimismus größer denn je, bis man endlich Deutsch entdeckt. Entdeckt man Deutsch und zieht es voll durch, dann geht es blöderweise nicht auf und man wird wieder total unpolitisch, bis an die Adenauer Republik mit ihrer Kleinkariertheit auf den Bäcker fällt. Und so weiter. Das sind jetzt ungefähr 60 Jahre gewesen. 50. Also so viel Schwenks muss jeder mindestens machen. Man merkt, dass man das mit dem Zeitgeist nicht allzu sehr übertreiben darf, denn die Anschauungen bleiben sich zugleich in ihrer Substanz ja furchtbar ähnlich. Und vielleicht geht man nicht fehl, wenn man einmal drauf geht, dass Zeitgeist überhaupt hauptsächlich das Gequatsche drüber ist. das ich jetzt sagen will, das Gequatsche wäre nichts. Nein, das Gequatsche drüber hat seine Kundschaft. Und die Kundschaft dankt den Interpretatoren der Lage ihre Interpretation. Dazu komme ich jetzt ein bisschen. Zeitgeist wird, also sagen wir mal so, die erste Behauptung war ja, Zeitgeist ist ein spontanes Produkt der Selbstinterpretation der Leute. Sie verteidigen ihr Freiheitsbewusstsein in allen Zwängen. Sie verteidigen ihren Glauben daran, dass es hierzulande um sie geht. Und das verteidigen sie dadurch, dass sie zum Beispiel zu der Auffassung kommen, um mich kann es hierzulande nur gehen, wenn es keinem mehr um sich geht. Aber das ist die eine Seite. Jetzt mache ich pur die Gegenbehauptung. Zeitgeist ist nicht spontan, sondern Zeitgeist wird gemacht. Gibt es ganze Berufsstände, die sich darum kümmern. Und, das Schönste, die Berufsstände, die sich darum kümmern, Fernsehen, Wissenschaft, sie machen doch glatt die Lüge von der Manipulation wahr. Die benehmen sich, Historiker, Streit, die benehmen sich, als ob man sagen könnte, also mir wäre es am liebsten, die Deutschen täten es jetzt mal so sehen. Und es wird gehen. Als ob man den Menschen jeden Scheißdreck durch Verpackung und häufige Wiederholung einblasen könnte. Aber das Schönste an dem Ganzen ist, das glauben Sie, das sei Ihr Tun. Sie meinen, Ihr Tun sei das. Man könnte jedem alles einblasen, wenn man es nur gut verpackt. Das stimmt natürlich nicht. Aber Erfolg haben Sie trotzdem. Und das ist das Schönste. Sie glauben, dass Sie manipulieren und tun so gut Sie können. Da sind Sie sehr klar, da sehen Sie sehr klar, dass Sie denken, wie die anderen denken sollten, damit Sie es richtig sehen. Und Sie haben auch noch Erfolg damit, nicht weil Manipulation geht, sondern weil Ihre Leistung auf ein Bedürfnis trifft. Weil Ihre interpretatorische Arbeit auf der anderen Seite eine Kundschaft hat, die genau darauf wartet. Der Historikerstreit befasst sich ja mehr mit der Seite Nation nach außen, schließt sich aber logisch unmittelbar an das bisherige an. Wenn eine Nation nach innen befriedet ist, wenn sie alle Schäden und Probleme undefiniert haben und bloß noch darauf aufpassen, dass jeder das Mögliche tut, nämlich seine Aufgaben, dann wird es schon. Und wenn es nicht wird, geht es ja, geht's halt nicht. Dann glauben Sie natürlich daran, und es war ja überhaupt der Gehalt und die ganze Produktivkraft von dem Denken, dann glauben Sie natürlich daran, dass Sie miteinander ein feiner Verein sind. Solcher feiner Verein hat einen Eigennamen und unterscheidet sich von anderen. Die Deutschen sind die Deutschen und die anderen sind die anderen. Wie die Deutschen sich sehen sollen, das genau haben jetzt die Historiker debattiert. Und da müsst ihr euch wirklich vorstellen, die haben eine Debatte gemacht, hat sich über den ganzen Sommer hingezogen und viele Autoren waren drin verwickelt und haben angegeben. Und das Argument, wie es denn nun eigentlich ist, ist einfach nicht aufgekommen. Die haben sich wirklich gestritten, wie soll man Judenvergasung, wie soll man den Ostlandfeldzug, wie soll man das alles sehen? Und keiner hat sagen wollen, weil das war so. Ich sehe so, weil es war so. Oder der andere sagt, sieh es lieber nicht so, denn es war nicht so. Die ganze Art der Debatte kommt gleich überhaupt nicht auf. Sondern es gibt dann Streit, der heißt, ich möchte, dass es so gesehen wird, denn dann sehen es die Deutschen so, wie sie es ihrer Stellung in der Welt entsprechend heute sehen sollten. Da sagt der andere, bloß nicht. Das würde der Stellung der Deutschen in der Welt gar nicht entsprechen. Ja, die einen sagen, das ist die Ecke Stürmer und die rechten Historiker, sagen, wir lassen uns den Hitler nicht mehr vorrechnen. Wir mögen uns auch nicht mehr groß vom Hitlerkrieg distanzieren. Und da immer Schuldding und Aggression und so weiter. Stürmer ist richtig aktiv in der Linie, der sagt, wir sollten uns mal fragen, ob Hitlers Krieg nicht doch der Krieg der Deutschen war. Und die Niederlage, seine geistige Verzissung, eine nach wie vor ungerochene Sache. Na, und dann sagt der andere, dieser Hillgruber sagt, man könnte es doch mal so machen. Immerzu, und das ist ja die einzige Kritik, die am Faschismus übrig geblieben ist, sinnloserweise hat er die Juden umgebracht. Sagt der Hilgruber, da ließ ich auch was machen. Man könnte doch mal sagen, nein, es war nicht der Hilgruber, es war der Nolde. Also jedenfalls, der sagt, die Judenschlachterei ist wirklich nicht zu rechtfertigen. Hinten und vorn kein Verfahren, wie man das einordnen könnte in deutsche Identität. Aber vielleicht könnte man einfach sagen, das war asiatische Tat. Argument, der Hitler hat sich ja Vorbild an den Russen genommen. Dann sehen es die Deutschen so, wie sie sehen sollten. Da kommt der Habermas und sagt, bloß nicht. Und macht sein Argument wieder genauso. Er sagt nicht, ihr habt ja wohl nicht alle Tassen im Schrank. Ich erkläre mal die Judenvernichtung. Meinetwegen falsch, aus einer deutschen Tradition oder sonst irgendwas. Nein, Habermas sagt, das wäre ganz schief, das so zu sehen, weil ein Nationalismus, der sich mit dem deutschen Eigennamen ziert, überhaupt nicht zur Stellung der Deutschen in der Welt passt und nur, und jetzt die klassische Formulierung von ihm, ein Verfassungspatriotismus den Deutschen ihre Westbindung, Integration in die NATO, erhält. Das war der Streit. Jetzt müssen wir mal rückwärts. Der Streit als solcher, eine Ungeheuerlichkeit, hinten und vorn kein Argument, auch nicht der Schein von einem Argument, sondern jeder spielt sich als Manipulator auf und sagt, wie man die Realität verdrehen müsste, damit man sie dann so hätte, wie man sie gerne hätte. Aber es gibt weder einen Aufschrei, noch ein Gelächter, sondern es gibt eine interessierte Teilnahme. Die Teilhabe daran kommt daher, dass gewissermaßen das Volk an seiner eigenen Manipulation interessiert ist. Und schon gleich in dieser Deutsch- und wie sollen die Deutschen sich in der Welt fühlen, Frage. Da ist es nämlich immer schon ein bisschen ein Widerspruch gewesen. Zu sagen, wir sind eine feine Mannschaft. Und das kommt daher, die Deutschen sind heute sogar so eine feine Mannschaft, deswegen, weil sie mit den Deutschen früher so gar nichts mehr zu tun haben wollen. Es ist dann ein Widerspruch, wenn man auf Deutsch stolz sein soll, wenn man nicht ein bedingtes, sondern ein unbedingtes Recht der Nation sich geistig vergegenwärtigen will, als Lebensgemeinschaft, die den Gang ihrer Generationen in einer feindlichen, jedenfalls nicht übermäßig gemütlichen Umwelt organisiert. Muss man sich die Nation doch vorstellen, wenn man von allen Interessen, die ja gedeckelt werden, abstrahieren und trotzdem das Ganze für eine Organisation positiver Gemeinschaftlichkeit halten will. Das ist immer schon ein Widerspruch. Einerseits den Deutschen natürlich Nationalismus abzuverlangen. Und das war doch diese Definition von geschädigten Interessen als Problem. Das war doch das, sich als Teil eines sittlichen Ganzen fühlen. Das war doch das, aus allem man Ehrenpunkt macht. Und dann zu sagen, aber Deutsch ist zugleich eine ziemlich gefährliche Sache, weil die sind ja dermaßen schon entgleist in der Weltgeschichte. Sodass die Debatte, sollten die Deutschen es heute nicht anders sehen, beim Volk durchaus von vornherein auf eine gewisse Affinität stößt, die nämlich heißt, wir dürfen wieder. Ach so, wir dürfen wieder. Das war doch sowieso ein, man darf nicht. Weil es ein Widerspruch ist, sich Nationalisten zu züchten, die trotzdem die Nation für eine gefährliche Sache halten. Sodass das legere heutige Man darf wieder durchaus verstanden wird. Man darf wieder stolz auf Deutschland sein und der Streit zwischen Habermas und den anderen heißt im Grunde, ist der Titel, der Rechtstitel der Nation in ihren inneren und äußeren Angelegenheiten, ist dieser Rechtstitel einer, verdankt er sich einer supranationalen Staatsform oder verdankt er sich eben diesem Staatsindividuum als solchem? Ein einziger Unterschied steckt noch drin. Der Unterschied, der noch drin steckt, heißt, ist das deutsche Recht darin absolut, dass Deutschland sein Grund ist, also kein anderes Maß als es selber. Oder ist es deutsche Recht deswegen durchaus grenzenlos, Weil die Deutschen einem höheren Wert sich unterstellt haben, nämlich der demokratischen Staatsform und der westlichen Wertegemeinschaft. Das ist der Streit, den die führen. Auf was soll man denn nun eigentlich stolz sein? Wenn die Menschen mal beim Stolz sind, dann ist die Herkunft völlig vergessen. Dann ist es nicht mehr so, dass man, weil man in seinen praktischen Interessen vom Staat abhängt, auf ihn verwiesen ist. Und weil der Staat jeden Misserfolg, den er selber hat, am Volk auslässt, indem er nämlich das Volk als seine allgemeine Kompensationsquelle für Misserfolge benutzt. Wenn man stolz ist auf den Staat, ist man über diese, man hofft auf den Erfolg des Staates, weil man von ihm abhängt, Geschichte längst hinaus. Dann ist die Identität, die gewusste und geglaubte Identität von Staat und Volk, von mir und dem Ganzen, die ist dann der Ausgangspunkt von allem. Dann ist zum Beispiel der eigene interpretierte Erfolg. Uns geht's gut, sagen sie alle. Übrigens, wurscht, was los ist. Ne? Es gibt sowieso keine Nation, die sagt, uns geht's vielleicht dreckig. Außer wenn sie gerade einen Aufbruch machen wollen, wie die Russen, dann gibt es die umgekehrte Behauptung, weil dann das die Produktivkraft ist. An und für sich, der interpretierte Erfolg, uns geht's gut, spricht für Deutschland. Aber die Identität ist so vollständig, dass die Gleichung auch umgekehrt geht. Jeder nationale Erfolg spricht dafür, dass ich am Richtigen beteiligt bin. Zum Beispiel hat der Kohl einen Wahlkampf bestritten mit dem Argument, die Mark ist klasse. Wodurch die Mark klasse wird, wodurch diese Währung eine der gefragtesten, im Moment vielleicht die gefragteste auf der Welt ist, dass ich nämlich nirgendwo das Geld anlegen so rentiert und dass das davon kommt, dass die Arbeit, jedenfalls relativ zu den Leistungen, die sie bringt, hier halt die billigste ist. An das wird sich überhaupt nicht mehr erinnern, wenn man die Gleichung zur Voraussetzung, zur geistigen Voraussetzung hat und von der Gleichung aus vorwärts und rückwärts buchstabiert. Uns geht's gut, also ist Deutschland klasse, die Mark ist klasse, also bin ich beim richtigen Verein dabei. Der gute Wille des Individuums, seinen Beitrag leisten zu wollen, ist der Beweis, dass das Ganze doch nicht ganz schlecht sein kann, wo er sich doch bemüht. Und umgekehrt ist die Nationalität eines Politikers, dessen Ziele man nicht kennt, immer ein Ausweis dafür, dass der doch sicher was Berechtigtes und Ernstes vorhat. Auch nationale Oberanliegen und nationale Idiotien werden auf die Tour total substituierbar. Lohnprozente lassen sich auf der Basis in Bäckersiege oder Nobelpreise für Physiker umrechnen und rückwärts. Jede Fähigkeit zur Unterscheidung von Bürger und Gemeinwesen ist offensiv verloren, ist erst offensiv dementiert und durch den Erfolg desselben verloren. Deswegen, weil es so ist, weil das Bedürfnis der Interpretation entspricht, gelingt das Manipulieren. So jetzt der zweite Hauptpunkt. Zeitgeist ist gemacht, das Manipulieren gelingt, weil es auf ein Bedürfnis trifft. Dritter Punkt. Zeitgeist gewollt. Ja, ist nochmal was ganz Extras und ist, sagen wir mal so, jetzt komme ich ungefähr nach einer Stunde oder inzwischen wohl etwas mehr, komme ich zu dem Punkt, an was man eigentlich denkt, wenn man vom Zeitgeist redet. Schöner Zeitgeist, da denkt man sowas wie, heute sind die schönen Künste wieder mehr in als die Wissenschaft. Heute steht man auf Luxus und immer so auf Engagement. Heute trägt man Benetton-Pullovers. Und nicht mehr No-Name-Products. Ne? An sowas denkt man doch, wenn man Zeitgeist macht. Jetzt will ich auf das Eck kommen, und das ist deswegen interessant, weil es der Wahnsinn des Nationalismus richtig fortgesetzt in die zufälligen Bereiche ist. Da ist der Nationalismus aus allem einen eigenen Freiheitsakt machen, in die Bereiche fortgesetzt, wo die Leute sowieso bloß machen, was sie mögen. Ich will nochmal an Anfang nehmen, bei Friedensbewegung und wie es dazu ging. Erster Schritt. Es hat halt in den Jahren 81 bis 83 sehr, sehr viele Menschen gegeben, die auf demonstrieren gegen die Raketen gegangen sind. Bis dann so weit war, dass sie aufgestellt worden sind, haben sie wieder aufgehört damit, weil es nichts genutzt hat. Und haben sich anderen Anliegen zugewendet. Die Realität ist also so sehr einfach. So war's. Demonstriert haben sie im Glauben, dass die Regierung auf sowas hört. Wie sie nicht drauf gehört hat, haben sie gesagt, naja, dann halt nicht. Andere Themen. Es ist jetzt eine Sparte Interpretatoren, eine Sparte geistlicher Volksbetreuer, die sich sagen, wie kann ein Mensch weiterleben, wenn er gestern demonstrieren war und heute damit aufhört? Da sagen sie, und dann machen sie was. Sie erfinden ein Bild. Sie erfinden das Bild, wir alle tanzen auf einem Vulkan. Und prompt ist der Zeitgeist fertig. Das ist schon alles. Es gibt ja weiter keine Erklärung. Wir tanzen auf einem Vulkan heißt, erstens, wir wissen um die tödliche Bedrohung, wir wissen um ihre Unabwendbarkeit und wir bekennen uns nicht, dass wir Schlamper wären und heute was anders machen als gestern, dass wir es vergessen würden. Nein, und bekennen uns im Bewusstsein äußerster Gefahr zum Lebensgenuss, denn was bleibt uns sonst schon übrig in den letzten 5 Minuten? Der Trick besteht einzig und allein in dem Bild selber. Und das Bild hat nur eine Leistung. Sowohl es demonstrieren, wie es aufhören, wird gewissermaßen als Akt einer Philosophie ausgedrückt. Es wird bloß, und zwar argument- und inhaltslos, es kommt ja nichts Neues dazu, es wird bloß verdoppelt. Erst demonstrieren sie, dann hören sie auf. Als Demonstrierende waren sie genug, dass man sie als Repräsentanten einer Generation genommen hat. Also auch hier, sie demonstrieren nicht einfach ihr eigenes Anliegen, sondern was? Eine Zeitströmung. Ein Anliegen einer ganzen Generation. Und wenn sie dann aufhören, dann muss doch die Generation ihren Sinn fortsetzen irgendwie. Da gibt es welche, die sagen, ja, da müssen wir uns überlegen, wie man eigentlich den Sinn fortsetzen kann, wenn man wieder aufhört. Sagen sie, gut, das Bild löst die Sache. Wir tanzen auf einem Vulkan und dieses Bild, übrigens bis hin in die Erfindung des Titels für die Zeitschrift Titanic. Und das ist die Zeitung, die sagt, alle tanzen sie im Salon und dabei geht das Schiff schon unter. Bis in den Titel hinein eine Interpretation der Lage, die nichts leistet, außer so tut, als ob jeder Dreck eine Philosophie wäre. Jeder Dreck, was die Leute machen oder lassen, ein Akt freier Wertsetzung. Also dieses, was ich vorhin gewissermaßen als defensiv geschildert habe. Die Leute verteidigen ihr Freiheitsbewusstsein durch Änderung ihrer Anschauungen. Das drehe ich jetzt um, das ist jetzt offensiv. Sie haben es nicht mehr nötig, sie genießen die Interpretation von dem, was sie tun, als Akt ihrer eigenen Philosophie. Ja, das findet seine Kundschaft, das findet seine Leser und heutzutage etablieren sich ein paar Zeitungen, die sich richtig dem widmen, wie man gewissermaßen sich interpretiert in der heutigen Zeit. Ähnlich mit dem Ding Luxusorientierung oder Luxus- und Konsumorientierung. Die einfache Wahrheit heißt, dass die Scheidung von Arm und Reich fortschreitet und es einfach immer mehr Menschen gibt, die sich wirklich Uhren um 5000 Mark kaufen können. Das ist die einfache Grundlage. Es gibt wieder welche, die sagen, ja, das muss doch was zu bedeuten haben. Die kaufen doch nicht einfach die Uhren. Antwort, es ist eine Orientierung auf Konsum. Es ist nicht mehr, als dass man es verdoppelt und ausdrückt, als es wäre eine furchtbar rausgesuchte und gewählte Geschichte. Jetzt ist es aber nicht bloß so, dass irgendjemand den Schmarrn erzählt, sondern jetzt geht es weiter. Jetzt tut die Jugend, die 5000 Mark für die Uhr nicht hat, die Idee, dass man sich nach einem Jahrzehnt des Engagements einmal wieder zu Luxus bekennen könnte, dass das auch eine Philosophie sein könnte, nämlich die Antiphilosophie zu No Future. Es ist gewissermaßen eh No Future positiv. Weil Luxus sagt ja nicht, wir haben eine Perspektive, sondern Luxus sagt jetzt und hier, also No Future ohne Probleme. Ist die Idee gegen die Gartenzwerg-Mentalität der Grünen, das Luxusbekenntnis, die Lebensform. So, da haben jetzt welche interpretiert, dass manche Geschäfte machen. Aber als Philosophie findet sie jetzt wieder eine Kundschaft, die das lebt. Und jetzt gehen die Leute, die auch bloß 3,80 Mark fürs Bier zahlen können, in Wirtschaften, wo viel Glitzer rumhängt und das Ganze nach Luxus riecht. Jetzt wird wirklich die Spinnerei zur Praktizierung einer Mode, die gelebt wird. Das gibt es dann ausdrücklich als In und Out. Links ist out, Konsum ist in. Lange Haare sind out, Punk ist in. Und so weiter und so weiter. Müsst ihr die entsprechenden Zeitschriften lesen, dann wisst ihr, was out und was in ist. Interessant ist höchstens die Idee. Was hängt denn eigentlich dran? Wenn man was macht, was out ist. Was vergibt man sich eigentlich? Was gewinnt man eigentlich? Null, nix. Außer einem ganz merkwürdigen Verfahren, einer Heiligung der eigenen, gerade existierenden Vorzüge und Neigungen der Unterhosenmode. Dass sie nicht bloß das eigene wäre, sondern glatt repräsentativ für die Lebenshaltung, für die Philosophie einer Generation, Nation, jedenfalls einer größeren Einheit. Ganz lustige Idee, dass auf diese Tour sich das Freiheitsbedürfnis, dem sich das Ganze verdankt, am Schluss im Wunsch nach Uniform verwirklicht. Ich meine jetzt nicht die militärische Uniform, ich meine die Uniformität. Es gibt ja wirklich dieses Ding, was out ist, macht man nicht. Warum? Weil man das, was man tun will, partout auffassen will, als was, was gewissermaßen einen höheren Wert, einen höheren Gehalt und Sinn hat, als bloß den Scheiß, den man gerade selber macht. Also drückt man sich selber als seine eigene, geglaubte und gelebte Philosophie aus. Und das ist das, was man hat, wenn es auch noch selbstbewusst gemacht wird und wenn die Leute davon reden, sie wären gestylte Persönlichkeiten. Ein Selbstbewusstsein, das Ausdruck, das Selbstdarstellung der eigenen gelebten Philosophie ein furchtbarer Selbstgenuss darin ist, dass man sich nämlich dadurch als einer, der sich selber furchtbar frei gestaltet und das, was er macht, aus Überlegung und Einsicht und Wertung tut, weil man sich als das inszeniert. Der Stern umgekehrt übrigens, der kann den Spaß rückwärts. Der Stern und ähnliche sogenannte kritische Zeitschriften, die hacken auf den Zeitgeist und tun dann ihrerseits den Umstand, dass Marco Polo und Benetton Strickwaren beliebt sind, zum Ausdruck für alles Mögliche erklären und gewissermaßen nach dem Muster an der Benetton-Jugend merkt man schon die ganze Verrottertheit, also an den Benetton-Pullovern merkt man schon die ganze Verlottertheit der Popper- und Yuppie-Jugend. Also der Zeitgeist-Schwachsinn hat durchaus auch nach der kritischen Seite hin seine Anhänger. Sie glauben es genauso. Sie glauben wirklich, dass sich im Benetton-Pullover was ausdrückt und hacken drauf. Jetzt komme ich zu der allerletzten Kategorie, wobei ich schon gewollt habe oder versucht habe darzustellen, dass die Übergänge alle aus dem ersten Gedanken rauskommen und durchaus, wenn man jetzt bei den Hindernpunkten merkt, das Ganze ist Mode und wird von höher stehenden Geistern etwas geringschätzig betrachtet, wollte ich auch mehr machen als, Mode ist lächerlich. Ich wollte sagen, Mode hat einen Moment von Notwendigkeit. Es gibt einen Grund, und zwar im Nationalismus, absurderweise. Im Nationalismus gibt es einen Grund, warum dieses Bedürfnis entsteht. Also es sollte mehr sein als lächerlich machen von der Wandelbarkeit der Mode. Ein letzter Punkt, der sich jetzt nochmal, und zwar richtig als Intellektualität obendrauf setzt. Der letzte Punkt ist der seiner selbstbewusste Zeitgeist. Und das ist vielleicht was Eigentümliches. Anders ausgedrückt, der Zeitgeist, der an sich glaubt, ist seiner selbst doch nicht bewusst. Also wenn der Zeitgeist, meinetwegen, wenn die Massen alle glauben, dass die Probleme furchtbar sind und man die Lösung nicht verlangen kann, ja, dann glauben sie doch das. Aber dann sagen sie doch nicht, naja, das haben wir uns jetzt in den 80ern zurechtgelegt. Ein Zeitgeist, der seiner Wandelbarkeit bewusst wird, ist was ganz Komisches. Es ist nämlich die selbstbewusste Koketterie mit dem Opportunismus des Geistes. Und das gilt als intellektuell. Also intellektuell ist, wenn man auch noch weiß, was man für eine opportunistische Sau in Geistesdingen ist. Es gibt Zeug, da denke ich jetzt an Zeitschriften, die inzwischen modern sind und durchaus ein Publikum haben, nämlich sowas wie dem Wiener oder Tempo oder so, die heißen dann gleich Zeitschrift für Zeitgeist. Das ist eine Zeitung, in der kann man genauso lesen, dass die Juppie-Jugend wirklich eine flache Generation ist, wie man in ihr lesen kann, was gerade in ist. Also im Sexualleben ist zum Beispiel nicht mehr das wirkliche Machen, sondern es so tun, als ob in. Kann man dann erfahren und dann weiß man wieder, was in ist, und man hat gleichzeitig sich darüber erhoben. Das ist das, was heutzutage intellektuell ist. Ich glaube, das trifft den ganzen Gedanken ziemlich. Eine Koketterie mit dem eigenen Opportunismus. Sodass sich die Menschen entscheiden in die Wendejugend, die den Zeitgeist hat, und in das, was als kritisch gelten will, welches ihn thematisiert. Die, die den Zeitgeist thematisieren, und wenn der Satz, den ich jetzt auch ein Rätsel sein sollte, ist eine Gelegenheit zur Diskussion. Die, die den Zeitgeist thematisieren, sind furchtbar scharf drauf, ihr Mitmachertum als Opportunismus hinzustellen. So, damit bin ich mal fertig.